Mond. Mond. Mond. Wasserspiegelung. Keine Träume, Zeit vergeht. Ich sehe mich durch die verlassenen Zimmer gehen. Knielanges, auberginefarbenes Etui-Kleid mit roten Punkten als Saumenapplikation. Schwarze Leggings, rote Stiefeletten, die Frisur. Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf! Schlaf!